4. Ach nein. Oh nein. Verkehrsstau. O engarrafamento de trânsito. So ein Pech. Que azar. Echt. Verdadeiro. Chaos. O caos. Öffentliche Verkehrsmittel. Os transportes públicos. Streiken. Estar em greve. Lang. Longo. Warteschlange. A fila.